Vom unbewegtem Bild zum Bewegten, von der Fotografie zum Film. Der Dokumentarfilm Don't Blink, Robert Frank von Laura Israel porträtiert einen Künstler, der in den beiden Medien unterwegs war und der mit seinem Fotoband The Americans Fotogeschichte schrieb. Aber Laura Israels Film wirft natürlich auch die Frage danach auf, wie macht man sich von jemandem überhaupt ein Bild, der selber ständig Bilder macht? Und welchen Einfluss hat das auf die Bilder des Dokumentarfilms? Darüber spreche ich mit Anke Lewicke. Hallo. Hallo. Anke, fangen wir vielleicht damit an. Wie gibt sich der weltbekannte Fotograf Robert Frank selbst hier vor der Kamera? Ja, ist ja eigentlich ganz schön. Also der Film fängt an mit einem Interview, das wurde vielleicht in den 80er, 90er Jahren in der New York auf der Straße geführt. Und da guckt er total unwillig ins Bild und er sagt, dass er überhaupt gar keine Lust hat auf ein Fernsehinterview. I hate these fucking interviews. Okay, what don't you like about interviews? Being told, you know, to stare in the camera. Being told to turn this way and that way, I'd like to walk out of the fucking frame, you know? Come back, you know, get a little bit life in this thing. I can't stand it, you know, to be pinned in front of a camera, because I do that to people. I don't want it to be done to me. Ja, und tatsächlich geht er dann aus dem Bild raus und geht dann aber auch wieder ins Bild rein, damit das Ganze so ein bisschen eine Lebendigkeit bekommt. Also wir lernen ihn erst als Grandler kennen, dann aber vor dem Objektiv von Laura Israel doch als, ja, das ist schon ein älterer Mann, aber der hat überhaupt nichts Gesetztes in seinem karierten Hemd, sondern ist eine unheimlich lebendige Persönlichkeit. Und er führt uns auch direkt so in seine Fotografie rein und sagt eben, man muss eben immer den Moment abwarten, wo sich die Leute unbeobachtet fühlen. Mhm. Und so ist eben auch sein Fotoband The Americans entstanden. Und das ist wirklich, es sind wirklich Momentaufnahmen. Also man muss nur an die Kellnerin im Diner denken, aber das ist dann eine Momentaufnahme, wo auch so ein Alltag mit reinkommt. Also man spürt doch die ganze Zeit auch diesen Schichtdienst, die Härte dieses Lebens. Und auch wenn man dann Leute sieht, die eine Auszeit nehmen beim Tanzen oder beim Picknick, man bekommt eben immer auch den Alltag dahinter miterzählt. Und das finde ich eben so spannend bei Robert Frank. Und deshalb ist der Fotoband ja auch damals erstmal gar nicht so gut angekommen in Amerika, weil das eben nicht so ein Hochglanzporträt war der Staaten, sondern einfach eher so ein trauriges Bild auch gezeigt hat. Es stimmt, sie kommt ihm schon nah. Also der Person, der Persönlichkeit, das hast du schon gesagt, wir kriegen auch einen sehr schönen Eindruck seiner Kunst. Kriegen wir denn auch einen guten Eindruck von der Art und Weise, wie diese Kunst entsteht? Ja, eigentlich schon. Also für sein Fotoband hat er ja sehr lange durch Amerika gereist, hat 23.000 Fotos, wovon dann nur 83 genommen wurden. Und er erklärt dann nochmal genau den Prozess, wie er das gemacht hat, wie er die Fotos vergrößert hat, was für ihn das Kriterium war. Also das ist schon ganz spannend und man bekommt eben auch die ganze Zeit mit, dass er Laura Israel dazu auffordert, ist das Bild jetzt auch scharf? Du musst immer darauf achten, dass das Bild auch scharf ist. Das ist das Wichtigste. Dann geht es auch ein bisschen um seine Biografie, also dass sein Vater, die waren ja Schweizer, auch schon immer sehr viel fotografiert hat mit dieser Lochkamera, dass er also früh damit groß geworden ist, einfach eben die Welt zu kadrieren, immer Ausschnitte aus der Welt schon rauszusuchen. Und ich finde das wirklich interessant, wie diese Filme, diese Bilder, er sagt ja selbst, sind Schnappschüsse, aber die sind ja so richtig mise en scène, um mal einen filmischen Begriff zu nehmen. Da ist ja so ein richtig toller Bildaufbau immer drin. Also wie hat er diesen Ausschnitt geschafft und gleichzeitig immer diesen einen Moment festgehalten, wo sich die Leute unbeobachtet fühlen? Also genau das Geheimnis verrät er uns natürlich nicht. Er inszeniert Wirklichkeit, das stimmt schon. Und dann schafft er es, dass wir nicht mehr daran denken, dass das dann doch inszeniert ist. Wie verhält sich jetzt aber Laura Israel mit ihren Bildern dazu? Welche findet sie überhaupt? Ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm, ne? Häufig ist es das ja dann so, dass Regisseure versuchen, was zu imitieren, denselben Stil zu übernehmen. Sie tritt eher mit der Kamera zurück und beobachtet ihn. Sie beobachtet ihn auch, wie er seine eigenen Filme, er hat dann ja später auch Filme gedreht, anschaut, was er dazu sagt. Und das finde ich ganz schön. Und sie überlässt ihn auch immer wieder ein bisschen die Regie. Also dann gehen sie zum Beispiel in sein Büro oben irgendwo in Manhattan und dann sagt er eben, achtet jetzt darauf, dass er auch die schöne Skyline im Bild habt. Also das übernimmt er im Grunde schon. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch an dem Film. Er hat ja selber auch Filme gedreht, das dürfen wir gar nicht vergessen. Was ist für ihn eigentlich der Unterschied zwischen seiner Fotografie oder der Fotografie an sich und dem filmischen Bild? Ja, darüber redet er natürlich auch immer wieder und ganz ausführlich. Und ich finde das dann ganz interessant, weil er wird so ein bisschen wehmütig, wenn er dann sagt, dass Filme doch immer wieder mehr die Gegenwart zurückbringt. It's nice how films survive, you know. Many years ago, they come back and they move and talk and not the same as a photograph, you know. It's still alive. It brings back the real thing. A photograph is just a memory. Put away, put it in the drawer again. Ja, und für ihn ist das Foto eben immer eine Art Erinnerung. Und dadurch kriegt er, wenn er sich erinnert, dann auch plötzlich was Melancholisches, weil dann die ganze Vergänglichkeit eben mehr da ist. Dann guckt er eben zurück auch auf sein Leben, wie es damals in den 60er Jahren war. Und dann, wenn er die Filme sieht, dann ist er auf einmal, ändert sich auch wieder sein Gesichtsausdruck. Und dann spürt man auf einmal, da hat jemand seine Vergangenheit zurückgeholt. Mhm. Wie ist er eigentlich überhaupt zum Film gekommen? Ich glaube, der Weg führt ihn dann über ganz berühmte Menschen der Beatnik Generation, Jack Kerouac zum Beispiel oder Allen Ginsberg. Ja, das war ganz einfach. Ich meine, damals hat man sich in New York eben in den 60er Jahren getroffen. Das war eine Party, da hat er Jack Kerouac getroffen und hat ihm eben seine Fotos gezeigt zu The Americans und hat dann gefragt, möchtest du nicht das Vorwort für die amerikanische Ausgabe schreiben? Da hat er natürlich ja gesagt. Und das sind ja auch schon irgendwo Seelenverwandte, weil auch in Unterwegs geht es ja um dieses andere Amerika-Bild. Und natürlich sind das zwei Künstler, die völlig verschieden dann mit diesem Amerika-Bild umgegangen sind. Die einen haben das in Sex, Drugs und Rock'n'Roll überführt. Die anderen, eben Robert Frank, wollten eher ein realistisches Bild geben. Aber im Film haben sie sich dann getroffen. Die Frage ist jetzt auch, wenn jemand trotzdem seine Filme gemacht hat und dann jetzt so bekannt ist als Fotograf, Robert Frank, der Fotograf, das ist ja jetzt auch mehr oder weniger überall zu finden, zum Beispiel auf seinem Wikipedia-Eintrag, wo man es ganz platt macht. Und trotzdem müssen doch auch seine Filme einen gewissen Einfluss hinterlassen haben, wenn jemand wie Richard Linklater über Robert Frank sagt, wäre Frank nicht schon als einflussreicher Fotograf bekannt geworden, wäre er als Erfinder des Independent-Films berühmt. Ja, das kann man doch auch so sagen. Ich meine, sein erster Film, das ist ja ein unveröffentlichtes Theaterstück von Allen Ginsberg gewesen. Ja, man nimmt einfach die Kamera und dreht. Und man fordert einfach die Leute auf, aufzustehen, mitzuspielen. Da wurden auch nicht nur immer Schauspieler genommen. Und er hat ja auch einen Film gemacht über sich und seine zweite Frau. Da hat man wirklich das Gefühl, das ist schon Mumblecore. Also man sieht das Pärchen einfach, wie sie reden, in den Alltag rein. Und auch in seinen Filmen ist er immer wieder an die sogenannten Außenseiter gegangen. Also er hat da so einen verrückten Erfinder porträtiert oder eben einen Menschen, der lange in der Psychiatrie war, aber dessen Eindrücke und Erfahrungen er so interessant fand und dessen Weltsicht. Und dann ist er diesem Mann einfach durch New York gefolgt. Also es sind einfach Filme, so wie es zum Independent-Kino gehört, die so einfach ja so aus der Hüfte rausgeschossen sind. Anke Lewicke trotzte der Erkältung und sprach mit uns über den Dokumentarfilm Don't Blink Robert Frank von Laura Israel, der dann ab kommendem Donnerstag in unseren Kinos zu sehen ist. Gute Besserung, Anke, danke. Bitte.